Über die Erden musst barfuß gehen. Zieh Schuhe raus, die machen die blind. Dann kannst den Weg mit die Zägen sehen, das Wasser, den Wind. Sollst mit die Sohlen auf die Sterne steigen, mit der nackerten Haut, wird dir die Erden Arbeit zeigen, das dir vertraut. Spür das nasse Gras auf die Füße, gespür, wie trocken ist der Staub, gespür, wie dich streichelt das Moos so süß, gespür, wie es knistert im Laub. In Bach musst eine steigen, durchs Wasser musst aufgehen und dann Wasserfall musst du stellen, mit dem Gesicht in die Höhe, mit der Wangen auf die Erde in die Sonde legen. Lieg ganz still, riech die Erden und gespür, wie aufsteigt aus ihr eine ganz große Ruhe. Und dann ist die Erden ganz nah bei dir und du weißt, du gehörst zu allem dazu.